Detektorarbeit FM. Es ist 4 Uhr. Hallo, hier ist die Sendung One Track Pony. Hier ist Frank Lechtenberg. 8 Monate im Van mit Freundin und Hund und mit der Gitarre. So sah die Lebenswirklichkeit von John Vincent III nach seinem erfolgreichen Debütalbum und natürlich dem Beginn der Pandemie aus. Jeden Tag machte er sich daran, neue Songs zu schreiben, eben in seinem Mobile Home. Es ging ihm zunächst um einfache, leicht spielbare Songs, keine Details oder Ballast durch ein dichtes Arrangement. Und es war dann auch eine Entdeckungsreise zu seiner eigenen Persönlichkeit und zu seiner Musik. Denn am Anfang war nicht klar, ob er seine Karriere in der Musik überhaupt fortsetzen wollte. Um den Kopf frei zu bekommen, war die Auszeit im Van offenbar das Richtige für den Kalifornier. Das Ergebnis, das heißt Songs for the Canyon, ist das zweite Album und ist eben wesentlich mehr geworden als eine Reihung einfacher Gitarrensongs. Dazu erzähle ich euch gleich noch etwas mehr. Hier ist erstmal ein erster Eindruck von John Vincent III. Das ist I Lit a Fire, das Vergleiche mit Randy Newman oder Billy Joel nicht zu scheuen braucht. Oh, detektor.fm. Just like it was with Ho Chi Minh. It makes no sense at all to just go steaming in. That's what I said. Didn't I know what a baby could have known? Didn't I tell you it would make a grown man groan? Didn't I say? Ihr hört Tim Hutton hier auf BYTE-FM. Das ist der Track Didn't I Say, zu finden auf dem Album Everything aus dem Jahr 2000. Tim Hutton war vorher zum Beispiel bei den Bands Vulva oder Soul Ascendance aktiv. Ihr hört die Sendung One Track Pony und in der stelle ich euch heute das neue Album von John Vincent III vor. Das heißt Songs for the Canyon und der offizielle Veröffentlichungstermin bei uns ist der 17. November 2023. 12 Tracks, 44 Minuten Musik sind auf dem gut aufgenommenen Album zu finden. Aus den Tracks, die während des 8-monatigen Roadtrips durch zahlreiche US-Bundesstaaten entstanden sind, sind dann im Studio die finalen Stücke geworden. Dazu waren namhafte Produzenten mit dabei, unter anderem Tom Elmhurst, den wir von Adele oder David Bowie kennen, oder auch Tony Burke, der mit Phoebe Bridgers oder Boy Genius gearbeitet hat. Ein Track, der mehr ist als eine einfache Gitarrenballade, ist das fein und geschmackvoll ausproduzierte Money and My Pride, das ganz viele Assoziationen bei mir weckt und tatsächlich einer meiner persönlichen Gänsehautmomente auf dem Album Songs for the Canyon ist. Hier ist John Vincent III. Thank you. Mexico. Bit fine, and I'm just hoping Mr. State Trooper don't flip them lights on. What have I been working for the dreams? Is money and my pride. This song before. I'm not sure what I'm singing for anymore, anyway, us all driving across the shallow water, high as hell, bumping UGK. Annie, I've seen your father grow up in so many ways, but I've never seen him love someone the way. Portal that I could open up. a wasp in the window, like the leaves in the trees. There's gravel in my boots, in holes in my knees. If I Were a Portal von den Evening Hymns, das findet ihr auf dem insgesamt gelungenen Album Quiet Energies. Von kanadischem Indie-Folk-Rock zu klassischem Britpop in seiner reinsten Form hier in der Sendung One Track Pony auf Byte FM. Johnny Marr, der hat nicht nur sein erstes Best-of-Album nach 10 Jahren Solo-Karriere herausgebracht, es gibt auch ein umfangreiches Buch zu seinen Gitarren, das heißt Marr's Guitars. Gleichzeitig wird Johnny Marr im Dezember 2 exklusive Konzerte mit Orchester in Manchester geben. Mutmaßlich wird es auch davon in irgendeiner Art und Weise ein Tondokument in Zukunft geben. Jetzt aber zu einer alternativen Version eines neuen Johnny Marr Tracks. Ich habe eben nicht die offizielle Version von The Answer für euch ausgewählt, sondern die Crazy Face Version. Das ist die Aufnahme der Band, die in Marrs eigenem Crazy Face Studio aufgenommen wurde. Ich finde sie emotionaler als die ausproduzierte Fassung. Ihr findet den Track auf der Deluxe-Version seiner Best-of. Hier ist The Answer in the Crazy Face Version. You run away, vanish in there, but you detektor@fm. Hier hört die Sendung One Track Pony auf Byte FM. Das hier ist ein älterer Track von Hazel English, der heißt More Like You. Ich stelle heute das Album Songs for the Canyon des kalifornischen Singer-Songwriters John Vincent III vor. Neben Gitarre, ganz viel Klavier und dezentem Band-Einsatz sind auch mal Streicher auf seinem zweiten Album zu hören. Besonders gelungen ist deren Einsatz aus meiner Sicht auf dem Track When She Leaves. Und den hören wir jetzt, das ist John Vincent III. Is it already time for you to go? So when I wake up, I can say them all to you. This seems like another hazy scheme that's running around in my brain. Als diese Platte hier 2015 rauskam, dachte ich, das könnte ein echter Erfolg werden. Ich lag aber wohl ziemlich daneben aus heutiger Sicht. Trotzdem ist diese zeitlose Platte es wert, sie mal wieder anzuspielen. Das war John Regan. John ohne H, wenn ihr ihn mal suchen wollt im Netz. Und der Nachname schreibt sich wie das deutsche Wort Regen. Das Album heißt Morning Papers. Das Album heißt Stop Time. Und der Track, den wir gerade gehört haben, der heißt Morning Papers. So ist es richtig. Da sind ganz viele amerikanische Größen musikalisch zitiert. Nicht zuletzt Randy Newman, Donald Fagen oder Bruce Hornsby. Und damals hat Mitchell Froom diese gut klingende Scheibe produziert. John Regan also. Hier in der Sendung One Track Pony auf Byte FM stelle ich heute das zweite Album des amerikanischen Songwriters John Vincent III vor. Das heißt Songs for the Canyon erscheint am 17. November. Jetzt habe ich mehrfach in dieser Stunde schon Randy Newman erwähnt und deshalb will ich ihn jetzt auch spielen. Und zwar mit seiner Coverversion und Neuinterpretation des Peter Gabriel-Klassikers Big Time. Das ist Randy Newman und das klingt auch echt mehr nach Randy Newman als nach Peter Gabriel. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it so, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it growing big time. Big time. The place where I come from is a small town. Watch it growing, yeah. getting bigger, big time. My ass getting bigger, big time. Byte FM. Byte FM ist hier und das ist Milla Jovovich mit der Million Dollar Hotel Band in ihrer Version des Lou Reed Songs Satellite of Love. Die Million Dollar Hotel Band, das sind im Wesentlichen Bono, The Edge und Daniel Lanois, was man auch gut hören kann, wie ich finde. Ein weiterer starker Songwriter war Anfang November live in Köln zu sehen und zu hören. Die Rede ist von Lloyd Cole. Und ich habe die erste Version seines mehrfach auch von ihm selbst überarbeiteten Songs No More Love Songs für euch. Das ist Lloyd Cole. Rather than you, she said, I'd prefer solitude. even company, I prefer cigarettes. Even Los Angeles suffers occasionally. Do you have somewhere to stay? But no. She gave me everything. There was a boy, she said, beautiful, eloquent. He went to Spain, and where he went, she went. No Joan of Arc, she was broken, discarded. That was a long time ago. Still, no more love songs. No, no more love songs. Still, you might as well. Still, you might as well. FM. I loved you in the morning. I loved you in the evening. The thought of you kept me going. Even when you were leaving, you left me high and dry. Didn't even say goodbye. The worst part of it all was how hard I used to fall. Who do you think you are? Treating me this way. I gave you all my love. You gave me nothing to say. Attracted to your badness. Wish I could take it back. I don't know what I liked being treated like that. Maybe it was my aching mind telling me I don't deserve to be treated good. Who do you think you are treating me this way? Molly Birch mit Nothing to Say. Ihr hört die Sendung One Track Pony auf Byte FM und in der habe ich euch heute den amerikanischen Singer-Songwriter John Vincent III vorgestellt. Der bringt am 17.11. sein zweites Album Songs for the Canyon heraus. Das könnt ihr als Freunde von Byte FM gleich gerne nochmal in unserem umfangreichen Archiv nachhören. Rausgehen möchte ich aus dieser Stunde mit This Place von Distance, Light and Sky. Ich bin Frank Lechtenberg und sage Tschüss. Still we don't mind. don't stick around in this place, this dirt. Forget everything now that you held, that you held. FM.